Kirche und Marsch mit ihnen in die Hände. Und die Hetze gegen uns findet so schnell kein Ende. Es ist sinnlos jetzt und hier was anderes zu erwarten. Wäre Zeit, gleich wieder sie neue Kampagnen starten. So viel wertvolle Zeit vergeht, solange dem Volk der Kopf verdreht. Für uns heißt das Harren und Halten, solange noch die Heuchler weiten. Deutschlands einziger Widerstand, Widerstand, Widerstand. Hier ich seine Kralle, steht mit dem Rücken an der Wand. Deutschlands einziger Widerstand, er wird siegen und nicht fallen. Wir denken, wie wir denken, mit unserer Meinung frei. Und Zecken oder Pässe oder Staatsschutzpolizei. Wie sie auch schreien, was sie auch tun, wir werden nicht verschwinden. Ein Hoch auf das Land, Hunden, Mütteln und Blinden. Wir lassen uns niemals erpressen und nicht mit ihrem Maße messen. Wir sind die Freisten hier im Lande, teilen seine größten Schande. Deutschlands einziger Widerstand, Widerstand, Widerstand. Die Augen, das ist Paul im Land. Sie sind des Landes stolz.